der das Ave Maria komponiert habe, ein in privatem Kreis unlängst abgehaltenes Quiz. Keiner der Anwesenden konnte die Frage beantworten. Niemand konnte sich vorstellen, dass es Old Shatterhand gewesen war.